der Kinder. Auf geht's, wir feiern! Schon als ich kleiner war, da war mir sonnenklar, nur immer brav zu Haus, das halte ich nicht aus. Und unsere Stadt, die war mir viel zu klein. Ich wollte immer schon ein Cowboy sein. Ich wollte Indianer sehen, am Lagerfeuer stehen und dann mit Banjo klang an der Prärie entlang. Ich ging nach Idaho, hey yippie-yay. Na raten Sie doch mal, was ich nun seh. Hey, 7000 Rinder, Kinder, Kinder, Kinder. Will ich die Wolken deine Fantasie hieß. Ein Luftschloss nach dem anderen spinnt. Wer Fox tanzt, der ist gut.

Der Itzi, Bitsi, Teeny, Weeny, Honolulu, Strampikini. Ja, er war schick und er war sehr modern. Der Itzi, Bitsi, Teeny, Weeny, Honolulu, Strampikini. Ja, der gefiel ganz besonders den Herrn. Alle Blicke kleben an ihr von der Ebbe bis zur Flut. Sie rockt die Party an jedem Beat und wir kriegen nie genug. Was sie trägt, ist nicht viel, aber glaub mir, es ist hart. Der Strand ist ihr Revier und der Sand ihr Kessel. Sie zeigt, was sie hat, das bisschen Stoff des Hammerknall. Da zeichnen sich die Monster sexy Titan Kurven ab. 90, 60, 90 schön eingelegten Sonnencreme. Hola guapa Senorita, lass uns ein bisschen Platz gehen. Es war der Itzy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini. Ja, er war schick und er war sehr modern. Der Itzy Bitsy Teeny Weeny Honolulu Strand Bikini. Ganz besonders dem Herrn. Bitsy, Bitsy, Teeny, Weeny. Der war so schick. Honolulu, Strampikini. Der war so modern. Bitsy, Bitsy, Teeny, Weeny. Der war so schick. Ja, der gefiel ganz besonders dem Herrn. Yeah. na na. We schon wieder heiß. Haha, halli, hallo. Ist das hier immer so? Jetzt gehen die Lichter aus und der Boss macht bumm. Dreh den Scheiß lauter auf, steh hier nicht nur rum. Nimm die Hände aus der Hose oder geht nach Haus. Und wenn ich das Zeichen gebe, rasten alle aus. Die Zeit vergeht wie im Flug und jeder hebt seinen Krug. Wir waren so lang auf dem Zug, wir haben noch lang nicht genug. Mein Zuhause, mein Computer, meine Maus gefällt mir. durch die Stadt im Cabrio, stundenlang und einfach so, Paris Hilton Video. Gefällt mir. Meine Freunde, mein Verein, Party, Pizza, Flasche Wein und mein Bild im Führerschein. Gefällt mir. Mit den Mädels Flaschen drehen, nachts ein Döner essen gehen und dann morgen spät aufstehen. Gefällt mir. Gefällt mir. Das alles gefällt mir. Wir feiern die Feste und trinken dazu. Holala, Juli, Ladio. vernebelt mir die Sinne, bis man nichts mehr sieht. Baut mir durch die Küche noch eine Autobahn, schneidet mir die Haare und zieht mir doch den Zahn. Und wenn es wirklich nötig ist, dann will ich nicht so sein. Dann lagert noch Plutonium in meinem Keller ein. Aber eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Eins kann mir keiner, eins kann mir keiner. Yeah. wie das Reiten ohne Pferd. Wie hübsche Frauen in der Bar, wie die Männer ohne Haar, wie der Sack ohne Nikolaus. Nackt seh ich noch besser aus. Nackt seh ich noch besser aus. Alle Frauen flippen aus. Jede will mit mir nach Hause. Nackt seh ich noch besser aus. Nackt seh ich noch besser aus. Alle Frauen flippen aus. Jede will mit mir nach Hause. Nackt seh ich noch besser aus. Oh, ich hab nen geilen Hintern und nen geilen Po. Ich hab ein Porsche und ein Pferd und trotzdem läuft hier was verkehrt. Oh. schon seit Wochen hinterher. Kölnchen und keinen Spaß. Wir alle geben jetzt so richtig Gas. Wir lassen wir die Korken knallen, bis alle Hüllen fallen. Der DJ heizt die Bude an, sodass die Party losgehen kann. Die Hitze steigt, die Bombe kracht, das Feuer ist entfacht. Party, Party, Tata, jetzt wackelt hier die Bude ab. Party, Party, Tata, die Feuerwehr ist da. Party, Party, Tata, jetzt wackelt hier die Bude ab. Party, Party, Tata, die Feuerwehr ist da. Party, Party, Tata, jetzt wackelt hier. Klar, ich schau mich um und du bist auch schon da. Ruf ich dich an, stehst du schon vor der Tür. Und wie auch immer bist du so schnell hier. Nichts hält uns auf, wenn wir dann fantasieren und ausprobieren, den Kopf befreien. Genieß es dir auch einfach zuzuhören, dich nicht zu stören, zusammen sein. Ein Mensch wie du, den gibt's im Leben nur einmal. Tut mir so gut, du bist mein Traum und doch real. Candy on a shelf. You want to taste and help yourself. The sweeter things I'd have for you. Help yourself, take a few. That's what I want you to do. We always told repeatedly, the very best and life is free. And if you want to prove it too, baby, I'm telling you, this is what you should do. Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to my love, in my heart your smile has opened up the door. The greatest word that exists in the world could never find what I can give. Just help yourself to my love, arms, and then let's really start to live. My heart is love enough for you, more than enough for me and you. I'm rich with love, a millionaire. I've so much, it's unfair. Why don't you take a share? Just help yourself to my lips, to my arms. Just say the word and they are yours. Just help yourself to my love, in my heart your smile has opened up the door. The greatest love that exists in the world could never buy what I can give. So help to my arms, and then let's really start to live. Yeah. ganz genau, es war mit dir in Rom an einem Sommertag. Da hast du mich geküsst und gesagt, weißt du noch, unsere Nacht in Prag. Ich denk an Küsse in Paris, du warst zum Niederknien süß. Und ganz egal, wo wir sind, alles ist so schön wie diese Melodie. Schalali, schalala, schalali, schalala, du bist in meinem Kopf. Schalali, schalala, schalali, schalala, so macht mein Herz, wenn es klopft. Ich bin verliebt in dich, du bist die Welt für mich, was machst du nur mit mir? Schalali, schalala, schalali, schalala, das will ich nur mit dir. Ich bin verliebt, ich bin verliebt, ich bin verliebt, seitdem es dich gibt. Ich nahm mit dir einfach so ganz spontan einen Flieger nach Hawaii. Mit bunten Blumen im Haar waren wir einen Tag in San Francisco frei. Mit dir durch London und durch Wien, in Hand verliebte ziehen. Das war so schön wie ein Kuss in Moskau, in Rio und